Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Heute wieder direkt aus dem Gym. Also wie ihr mitgekriegt habt, habe ich ja in dem einen oder anderen Video gesagt, ich habe Samstag, Sonntag erstmal Rest Day gemacht, weil 2 Tage bei diesem harten Sporttrim, den ich fahre, sind wirklich eine gute Sache. Und deswegen habe ich heute auch schon wieder gemerkt, und gestern auch, ich war gestern auch im Gym, gestern Abend noch, habe ich Beine, Bauch, Schultern, ja, gemacht. Und heute war ich wieder da für Brust, morgens wieder Rücken, aber was ich eigentlich sagen wollte, diese 2 Tage Erholung, Samstag, Sonntag, das war wirklich großartig. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich heute richtigen Powerschub habe. Ja, war richtig was drin. Also wirklich eine gute Sache. Deswegen vergesst nicht den Rest Day. Oder manchmal halt auch mal 2 Tage, schadet auch nicht. Ja, Männer, es tut mir leid, dass ich hier so schattig bin auf diesem, weil ich habe hier richtig hart Sonnenstrahlen. Ich kann das gerade auch mit der Markise nicht anders ausblenden. Und ich habe jetzt auch keine Gegenlampe, mit der ich mich hier bestrahlen kann. Deswegen müssen wir das jetzt so in Kauf nehmen, aber ich denke, die Message ist wichtiger. Oh, Entschuldigung. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, du kannst sie niemals glücklich machen, deswegen versuch es auch erst gar nicht. Wir Männer finden uns ja immer, oder zumindest war es bei mir so, dass ich gedacht habe, wenn meine Freundin mir ein Problem geschildert hat, was sie hat, dann war das für mich eigentlich kein großes Hindernis. Dann habe ich gedacht, okay, sie ist unglücklich aufgrund dieser oder jener Tatsache. Das Problem schaffe ich für sie aus der Welt. Kein Problem für mich. Löse ich. Gut, dann habe ich dieses Problem gelöst und sie bringt 3 neue Probleme. Es dauert gar nicht lange. 2 Tage später bringt sie mir 3 neue Probleme. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, ich habe doch jetzt dein Problem gelöst. Warum bist du denn jetzt nicht glücklich? Es stimmt doch alles. Dann bringt sie 3 neue Probleme. Okay, denke ich mir, meine Leistungsfähigkeit gibt das her. Wir lösen diese Probleme, wir kümmern uns drum. 3 neue Probleme. Das dauert ein bisschen länger. 2 Wochen später sind die nächsten 3 Probleme gelöst. Bringt die 7 neue Probleme. 2 Wochen später ist wieder unglücklich. Es hört niemals auf. Jetzt will ich ein bisschen präziser werden. Also, als ich meine Freundin damals kennengelernt habe, 2011 bin ich mit ihr zusammengekommen. Da haben wir, und 2012, glaube ich, bin ich bei ihr eingezogen. Ich bei ihr, ja, ich habe meine Wohnung, ich hatte eine recht große Wohnung, einen Ort weiter, die habe ich aufgegeben, weil ich dachte, ich war noch so Blue Pill, muss ich gestehen. Ich dachte, Zusammenleben mit einer Frau macht Sinn. Ich dachte, Geld sparen bei Miete macht Sinn. Ich dachte, irgendwie gemeinsam, wenn dann am Anfang alles gut ist, habe ich mich wieder der Illusion hingegeben, dass ich das auch maintain, also beibehalten kann. Das ist aber alles ein Trugschluss, wie gesagt. Und deswegen habe ich dann wieder versucht und okay, ich muss es andersrum erzählen. Jedenfalls haben wir dann in der Mietwohnung gewohnt zusammen mit Balkon, 3 Zimmer, wie so ein ganz normales junges Paar, wie das halt so üblich ist. Irgendwie wohnt man dann zusammen. Und sie war immer unzufrieden, wie ich das ja schon mal in meinen anderen Videos angesprochen hatte. Dann gab es ja erst das Problem mit dem, sie brauchte Pferde hinterm Haus. Also haben wir einen Ponyhof gekauft. So, dann haben wir einen Ponyhof. Dann ist da alles fertig. Jetzt hat sie eigentlich das, was sie will. Jetzt braucht sie aber noch einen Hund zu ihrem Ponyhof. Also kriegt sie einen Hund zu ihrem Ponyhof. Jetzt denkt man doch, jetzt müsste sie doch eigentlich glücklich sein. Sie hat das, was sie will. Sie hat ihre Pferde hinterm Haus. Das hat eine Menge Anstrengung gekostet, eine Menge Geld gekostet, eine Menge Arbeit am Haus gekostet. So, jetzt hat sie den Hund zu ihrem Haus dazu. Jetzt müsste sie doch eigentlich glücklich sein. Nein, jetzt hat sie zu wenig Pferde. Also wie gesagt, jetzt mit 3 Pferden kennengelernt, am Ende hat sie 7 Pferde, weil sie halt immer unglücklich ist. So, dann hat sie die 7 Pferde, da kam noch ein zweiter Hund dazu, dann hat sie die Immobilie, am Ende haben wir Geld, wir leben mietfrei, wir haben Mieteinnahmen, das Haus erwirtschaftet Überschüsse, weil wir 4 Wohnungen darin vermieten können. Sie hat Einnahmen aus Vermietung von Pferdeplätzen und es ist doch eigentlich alles gut. Vorher hat sie Pacht gezahlt dafür, dass sie ihre Pferde irgendwo hinstellen kann. Jetzt kriegt sie Geld dafür, dass andere ihre Pferde bei ihr hinstellen können. Sie hat die Pferde hinterm Haus. Mir wurde erzählt, wenn ich die Pferde hinterm Haus habe, sagte sie damals, dann habe ich alles, was ich brauche, wenn ich meine Pferde vom Wohnzimmer aus sehen kann. Hat sie alles bekommen. Sie wurde immer unglücklicher. Immer unzufriedener. Plötzlich war die alte Küche gefällt ihr nicht mehr, deswegen steht hier alles rum, deswegen hat sie nicht genug Verstaumöglichkeiten, um irgendwas abzustellen. Neue Küche. Also kriegt sie nochmal eine neue Küche. 2 Wochen später ist sie wieder unglücklich, sitzt wieder unzufrieden vorm Fernsehen, ist wieder unzufrieden, dann ist sie unzufrieden mit mir, dann ist sie unzufrieden mit dem da draußen, dann ist sie unzufrieden mit dem Wetter, dann ist sie unzufrieden, dass die Leitung eingefroren ist für die Pferde, dann ist sie unzufrieden, dass es draußen matschig ist und regnet. Aber es regnet immer sehr häufig in Deutschland. Es ist doch klar, wenn man da eine Pferdefrau ist, dann braucht man keine Fluppe ziehen. Also braucht man sein Gesicht nicht nach unten runterfallen lassen. Jedenfalls, was ich damit sagen will, sie ist niemals glücklich. Man kann sie nicht glücklich machen. Es ist unmöglich, seine Frau glücklich zu machen. Es geht nicht. Sie findet was Neues. Jeder Mann, der schon mal länger eine Beziehung mit einer Frau hatte, der müsste das eigentlich wissen. Egal, was man ihr geboten hat, egal, was man macht, sie ist nicht glücklich. Es hält kurz, es ist eine kurze Freude da, aber ruckzuck findet sie das Nächste. Ruckzuck gefällt ihr das Badezimmer nicht mehr, dann stört sie die braune Paneele, weil wie gesagt, wir hatten ein Haus gekauft, Baujahr 81, da war dann so eine braune Paneele an der Decke. Ein Mann würde es eigentlich gar nicht stören, war jetzt überhaupt nicht schlimm, konnte man wunderbar sitzen da im Wohnzimmer und Fernsehen gucken. Ja, plötzlich hat sie dann die neue Küche, plötzlich hat sie den Ponyhof mit 7 Pferden, mit 2 Hunden, muss auch nicht arbeiten, weil ich verdiene ja genug Geld, fährt Auto, das sie nicht gekauft hat, Versicherung ist bezahlt, Auto ist vollgetankt, raucht Zigaretten, die sie nicht gekauft hat, isst, alle Tiere essen, allen geht's gut. Jetzt ist eigentlich der Moment da, wo sie sagen müsste, okay, ich bin glücklich. Nein, ist sie nicht. Dann stört sie, wie gesagt, die Paneele, die muss gestrichen werden. Wenn die Paneele gestrichen ist, dann stört sie draußen das Grünzeug. Wenn das Grünzeug gestrichen ist, stört sie, dass da hinten noch was rumliegt. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es ist eine unendliche Qual, der ihr als Mann ausgesetzt seid, wenn ihr mit einer Frau versucht, glücklich zu machen. Und deswegen sage ich euch, macht keine Frau glücklich. Gar nicht. Macht euch selber glücklich. Also ich würde beispielsweise nie wieder auf die Idee kommen, eine Frau glücklich zu machen. Nichts liegt mir ferner, als eine Frau glücklich zu machen. Ich würde einer Frau sagen, es geht erstmal darum, dass ich glücklich bin, damit du nicht unglücklich sein musst. Das ist alles, worum es geht. Also ich würde auf so eine Idee nie wieder kommen, kann ich euch sagen, weil das ist, es gibt kein Ende. Es gibt kein Ende. Ihr könnt ihr das Schönste der Welt dorthin stellen und sie wird sich an irgendwas aufhängen, warum sie unzufrieden ist. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, sage ich euch, ich würde es nie wieder machen. Ich würde es nie wieder machen. Mich interessiert nicht mehr, was Frauen wollen. Zumal, es ist ja auch so, sie wollen ja grundsätzlich mehr, als sie selber an Ressourcen akkumulieren können. Also das, was meine Ex-Freundin da jetzt beispielsweise hat, also was sie alles bekommen hat, das hat sie nie verdient. Das waren ihre Eltern und ich, die ihr das ermöglicht haben. Aber das ist ja auch eine Kunst. Also ihr Beruf und ihre Berufung ist halt die Manipulation. Alle um sich rum dahingehend zu manipulieren, ihr das zu ermöglichen. Dann hat sie das und dann setzt sich die Manipulation und die Unzufriedenheit fort. Und alle sind weiter angehalten, es ihr irgendwie recht zu machen. Das hört niemals auf. Das hört niemals auf. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich da raus bin. Und ihr seht das auch, wenn ihr euch mal umguckt bei den älteren Frauen beispielsweise. So, ich sage jetzt mal einfach 50, 55, 60 plus und die teilweise vielleicht auch schon Witwen sind, weil die haben ihre Männer ja schon die Seele entkorkt, als sie noch jünger waren sehr anstrengend, sodass die möglicherweise vorher krank werden durch den Stress und so weiter und dann auch den letzten Ausweg beschreiten. Jetzt ist es ja so, wenn ich gucke bei diesen älteren Damen beispielsweise, was die alles besitzen. Also wenn man bei denen dann mal, die haben Einfamilienhäuser und dann geht man mal gucken, was die alles haben. Die haben Nähzimmer und was da alles drinsteht an Deko und an Plünn, an allem möglichen Plunder, den niemand auf der Welt braucht. Also wenn man mit der Frau umziehen muss, die kann sich gar nicht bewegen. Die ist so festgetackert, die braucht eine Frau kriegt 3 LKWs voll, 3 richtig schöne 7,5-Tonner Umzugs-LKWs und das wird wahrscheinlich noch nicht mal reichen. Und obwohl sie all das um sich rum angesammelt hat und sich zugemüllt hat mit diesem ganzen Scheiß, weil sie ja immer unzufrieden ist und immer dieses Gefühl hat, oh, wenn ich das jetzt habe, dann werde ich zufriedener. Oh, hat nicht geklappt, dann brauche ich was Neues. Wenn ich das jetzt habe, dann bin ich zufriedener. Oh, hat nur 6 Stunden gehalten. Aber wenn ich das jetzt habe, dann bin ich endlich zufrieden. Dann holt sie sich das und ist immer noch nicht zufrieden. Deswegen sage ich euch, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, eine Frau zufriedenzustellen. Und ihr seht es ja, also ich beispielsweise habe es wirklich geschafft, teilweise wirklich Top-Geld zu verdienen. Wir waren in einer super Situation. Also ich hätte mir auch damals, als ich 25 war, gar nicht zu träumen gewagt, dass ich in so einer, in so einer Qualitätsposition mich wiederfinde plötzlich. Das hätte ich nie gedacht. Also dass ich quasi dem Wohlstand so nah bin und bin unzufriedener als je zuvor. Und das durch die Frau, weil ihre Unzufriedenheit sich auf mich überträgt. Und das ist wirklich unglaublich. Und das ist unvorstellbar, wenn man das nicht selber gesehen hat. Deswegen hoffe ich, ihr seid so schlau und könnt, dass es euch reicht. Ich habe einen Apfel gegessen. Dass es euch reicht, wenn ich euch das sage. Bei mir war es nicht so. Also mir, ich musste es selber erfahren, daher weiß ich das und deswegen kann ich euch das auch so sagen. Deswegen meine Meinung baut wirklich auf Stahlbeton und nicht auf Treibsand. Ich habe es wirklich versucht. Und ich hatte sogar die Möglichkeiten, die Frau glücklich zu machen. Also wo ich immer gedacht habe, okay, wenn ich finanziell das und das erreicht habe, dann habe ich einfach die Möglichkeit, diese irdischen Probleme abzuwinken. Und das habe ich auch gemacht. Aber es reicht nicht. Es reicht nie. Es reicht nie. Und deswegen habe ich erkannt, es spielt keine Rolle. Selbst wenn man Multi-Millionär ist und kauft seiner Freundin eine Yacht, das ist egal. Ja, die Yacht könnt ihr nach ihr benennen. Die freut sich zwei Wochen darüber, wird ein bisschen drauf Hugo getrunken mit den anderen Mistweibern und ein paar Zigaretten drauf geraucht und dann ist das Ding Standard. Dann will sie was anderes, dann gefällt ihr irgendwas nicht, dann stören sie die Mücken. Dann sind ihr könnt eine Frau auf eine 20 Millionen Dollar Yacht setzen, schön oben in die Sonne und dann beschwert sie sich darüber, dass die Sonne so grell ist. Oder dass da irgendwo eine Mücke langfliegt. Oder sie wird irgendwas finden. Es spielt überhaupt keine Rolle. Oder sie wird sagen, nur weil du mir das jetzt geschenkt hast, brauchst du nicht denken, dass du jetzt so mit mir reden und egal. Es ist immer das gleiche Spiel. Und deswegen sage ich euch, versucht es gar nicht erst. Ihr werdet, je mehr ihr versucht, sie glücklicher zu machen, umso unglücklicher werdet ihr in diesem Prozess, weil ihr ja was versucht, also so habe ich es zumindest gemacht, unterstützend versucht, sie glücklich zu machen. Das hat mich Zeit, Ressourcen, Geld, Nerven, Stress, was mich das alles gekostet hat, dass ich versucht habe, sie glücklich zu machen. Und am Ende musste ich feststellen, dass sie noch unglücklicher ist als an dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Also sie war nach 8 Jahren, wo sie alles hatte, unglücklicher, als wir uns kennengelernt haben, wo wir quasi nichts hatten. Wo wir ein Auto gefahren haben für 2000 Euro. Wir hatten bei weitem nicht diese Möglichkeiten. Wir haben nur für 400 Euro oder 600 Euro einen Urlaub in Dänemark gemacht. Das war für mich schon toll, dass ich das überhaupt konnte. Und das war was Großartiges. Und da war sie zufriedener als später, wo sie alles hatte. So. Und da habe ich halt einfach gemerkt, das war für mich beleidigend. Das war, als hätte sie mir persönlich ins Gesicht gespuckt, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe, um all das mit zu unterstützen und möglich zu machen. Und sie ist unglücklicher als je zuvor. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert alles nicht. Das funktioniert alles nicht. Es ist egal, was ich jetzt noch erreiche. Ich möchte das für mich alleine erreichen. Ich möchte kein Unzufriedenheitsproblem und Unglücksgenerator neben mir sitzen haben. Ja, Männer, ich denke, mein Standpunkt ist klar. Ich gehe davon aus, der ein oder andere hat das von euch in ähnlicher Art und Weise erlebt. Ist ein weiterer Grund, warum man seinen eigenen Weg gehen sollte. Ich werde nie wieder versuchen, eine Frau glücklich zu machen. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich bin hier, um Frauen unglücklich zu machen. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr, ob Frauen glücklich sind. Das ist für mich, das hat überhaupt gar keine Priorität. Sie soll ihre eigene Last tragen. Ich werde es auch nie vergessen. Dann habe ich meine Ex besucht, weil ich mit den Hunden irgendwie sie abholen wollte oder mit den Hunden nach hinten gehen wollte, weil sie nicht da war. Und dann ist sie dann doch wieder gekommen, als ich mit den Hunden auch gerade wieder hinten quasi vom Grundstück kam. Und da hatte sie irgendwie so einen Sack Pferdefutter bestellt, 40 Kilo. Und dann sind wir zusammen nochmal nach hinten, wollten wir mit den Hunden nochmal nach hinten. Und dann sagte sie zu mir, ja, wenn du schon hier bist, dann kannst du mir gleich den Sack nach hinten tragen. Ich sag zu ihr, du spinnst wohl, sage ich, den kannst du schön selber tragen. Sag ich, jeder trägt ab sofort seine eigene Last, habe ich zu ihr gesagt. Für mich, ich mache das nicht mehr. Von mir gibt's kein Gesimpel mehr, alles vorbei. Ich trage nur noch meine eigene Last und wenn jeder an sich selber denkt, dann ist halt auch an jeden gedacht. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir einen Daumen hoch für das Video, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, teilt die Message mit euren Freunden und ganz wichtig, dass ihr kommentiert, mir Daumen hoch gebt, weil dann sagt ihr damit quasi YouTube, dass euch mein Content gefällt und dann wird das einfach besser, ist es besser sichtbar, sodass auch andere Männer dann quasi von diesem Content profitieren können. Also Männer, danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.